erschossen worden. Was sagen Sie? In Levallois. Von zwei Kerlen auf einem Motorrad. Abpfiff. Kriminalhörspiel nach dem Roman von Dominique Manotti. Übersetzung aus dem Französischen Andrea Stefani. Kommissar Dacquin, ich bin Romeros Chef beim Drogendezernat. Und das ist Inspektor Lavorel, sein Partner. Cerchilini, Mordkommission. Beileid. Tja, also wir haben beim zweiten Opfer Papiere gefunden. Sie heißt Nadine Speck, 19 Jahre alt, wohnt in Lille-sur-Seine, nicht weit von hier. In ihrer Jackentasche waren auch zwei Tütchen, laut Aufschrift Aspegique, etwa 2x10 Gramm. Romero trifft sich mit einer Dealerin, die etwas bei sich trägt, das sehr nach Drogenproben aussieht. Haben Sie eine Ahnung, was Romero hier wollte? Nicht die leiseste, Chef. Er war heute früh nicht im Büro. Er hat uns nichts gesagt. Ohne dass irgendwer im Team davon weiß. Und er wird von Profis erschossen. Die Mörder wurden bereits geortet. In einer Wohnblocksiedlung in Argenteuil. 11.43 Uhr. Romero ist seit einer Stunde und 40 Minuten tot. Name? Geburtsdatum? Jean Larribee, 25. April. Zwei Festnahmen wegen Hehlerei mit gestohlenen Motorradteilen. Ich... Was ist da nebenan? Dein Freund Blondeau. Hör zu, du Armleuchter, du hast zwei Menschen ermordet. Einer davon war Polizist. Los jetzt, erzähl! Blondeau wurde bezahlt, damit er das Mädchen umlegt. Von wem? Von wem? Ein Unbekannter, 80.000 Franc, zwei Raten. Eine vorher, eine nachher. Das Geld, das wir in der Wohnung gefunden haben? Ja, das war so in so einem braunen Umschlag. Wie hat er euch kontaktiert? Er hat angerufen. Er wollte uns beide treffen, mit dem Motorrad und den Waffen. Gestern, Punkt 17 Uhr, an der Tankstelle Porte Paris in Saint-Denis. Also, jetzt wird's interessant. Nutz deine Chance und streng dich an. Er tankte gleich nach uns. Er sagte zu Blondeau, ihr müsst ab 9.30 Uhr in Levallois sein. Eine Frau wird mit dem Bus dort ankommen. Jung, sehr schlank, rückenlanges blondes Haar. Sie ist um 10 in der Brasserie verabredet. Die darf sie nicht betreten. Wir haben sie kommen sehen. Dann war da plötzlich ein Mann bei ihr. Blondeau hat geschossen. Ihr solltet lediglich die Frau töten? Ja. Der Mann wurde zufällig getötet. Ja. Lavorel, wir brauchen ein Phantombild von dem unbekannten Auftraggeber. Die beiden Festgenommenen sind die Mörder. Daran besteht kein Zweifel. Wir haben die Tatwaffe und 40.000 Franc in gebrauchten Scheinen. Außerdem sind beide geständig. Was den Auftraggeber angeht, den die beiden an dieser Tankstelle getroffen haben, pechschwarze Haare, sehr vages Phantombild. Für Blondeau hatte der Typ einen ausländischen Akzent. Der Angestellte der Tankstelle ist erst morgen wieder da. Nadine Speck hat Romero vor zwei Tagen in der Präfektur angerufen. Wir haben in Romeros Unterlagen den Hinweis auf ein Telefonat mit ihr gefunden. Unter den Initialen NS. 10 Uhr in Levallois. Notiert hatte er NS und in Klammern Martinon. Nadine Speck. Gegen sie liegt strafrechtlich nichts vor. Sie wohnte zusammen mit ihrem Bruder, der beim FC Lille-sur-Seine Stadionwart ist. Ich kenne ihn. Ein hochanständiger Typ. Ich habe ihn persönlich vom Tod seiner Schwester unterrichtet. Allerdings habe ich ihm erzählt, dass sie wahrscheinlich zufällig getötet wurde. Bei einer Abrechnung rivalisierender Banden. Das gefällt mir nicht. Wir haben morgen um 15 Uhr einen Termin mit Richter Bertrand. Wir werden ihn bitten, uns mit dem Fall zu betrauen, in Zusammenarbeit mit Ihnen. Es ist 19.40 Uhr. Romero ist seit fast 10 Stunden tot. Wie viele Cognacs sind heute früh? Romero erschossen. Mit einer Unbekannten und Kokain. Fahren Sie nach Hause, Lavorel. Fahren Sie zu Ihrer Frau. Er braucht Trost. Ein eingeschworenes Team über Jahre. Lavorel hat ihn bewundert, diesen brillanten Verführer. Ja. Gute Nacht, Chef. Bericht für den Richter. Erstes Ziel, die Ermittlung unbedingt im Drogendezernat behalten. Und natürlich kein Wort über Martinon, solange wir nichts über ihn wissen. Sam, sehen wir uns nachher bei mir. Heute wurde eine junge Frau erschossen. Eine Abrechnung unter Dealern. Die Schwester des Stadionwarts von Lille sur Seine. Ich fahre morgen dorthin. Ich werde morgen auch dort sein. Für die Zeitung. Ein wichtiges Spiel um die Meisterschaft. Lass mich neben dir einschlafen. Eric Speck, ich bin Kommissar Dacquin. Was wollen Sie von mir? Was wissen Sie über den Tod Ihrer Schwester? Dass sie gestern Morgen gegen 10 in Le Valois erschossen wurde. Bei einer Abrechnung zwischen rivalisierenden Banden aus Argenteuil. Wieso diese Version? Ich verstehe es nicht. Ganz so war es nicht. Was? Ihre Schwester wurde durch eine Maschinenpistolensalve in den Rücken getötet. Abgefeuert von einem fahrenden Motorrad. Sie war sofort tot. Die beiden Mörder haben 80.000 Francs dafür kassiert. Das kann nicht sein. Das kann nicht nur sein, es ist so. Ich muss herausfinden, wer den Mord an ihrer Schwester in Auftrag gegeben hat und suche nach dem Motiv. Ihre Schwester hat zusammen mit Ihnen hier gelebt? In dem Haus am Stadioneingang? Ja, ich habe meine Schwester großgezogen. Wussten Sie, dass Ihre Schwester Amphetamine, Kokain und andere Drogen nahm? Ja. Was hätte ich denn tun sollen? Denken Sie, das ist leicht? Woher hatte sie das Geld? Ich habe es ihr gegeben. Sie hat nicht gearbeitet. Ich dachte, dass ich so das Schlimmste verhindere. War Ihre Schwester am Dienstagvormittag zu Hause? Ja. Alleine? Ich bin ab 8 Uhr immer im Büro oder im Stadion. Sie hat an diesem Morgen einen meiner Inspektoren angerufen und sich für Donnerstag mit ihm in Le Valois verabredet, wo er dann zusammen mit ihr niedergeschossen wurde. Was? Was hat sie diesem Inspektor Ihrer Ansicht nach gesagt? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Meine Schwester hatte der Polizei nichts zu sagen. Und jetzt reicht's. Lassen Sie meine Schwester in Ruhe und mich auch. Ich darf mich vorstellen, Jean-Pierre Renaud. Ich bin der Vereinspräsident. Und der Bürgermeister von Lille sur Seine. Man hat mir gesagt, dass Sie hier sind. Und erfolgreicher Bauunternehmer, ständig in der Presse. Ich hörte von dem Mord an... Und von wem, Monsieur Renaud? Na, gestern Nachmittag. Von Nadines Bruder. Kennen Sie die beiden Specks gut? Sicher. Eric Speck überwacht die Instandhaltung sämtlicher Vereinsanlagen. Wir sehen uns praktisch täglich. Und seine Schwester? Ich bin ihr... oft begegnet, mehr nicht. Ich wollte wissen, wie weit Sie mit Ihrer Ermittlung sind. Verstehen Sie mich recht, wenn ein Mitglied meines Vereins auf irgendeine Weise in ein Verbrechen verwickelt ist, möchte ich Ihnen natürlich die Arbeit erleichtern. Andererseits muss ich meine Spieler schützen. Wir stehen kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft. Sie haben vorerst nichts zu befürchten. Ich bin nur gekommen, um Speck über die Umstände zu informieren, unter denen seine Schwester ermordet wurde. Was ihn übrigens erschüttert zu haben scheint. Erlauben Sie mir, Sie heute Abend zum Spiel einzuladen. Ein großes Spiel, hoffe ich. Ich bin kein Strafrechtsexperte. Mein Gebiet ist normalerweise die Wirtschaftskriminalität. Ein Richter, der sich nicht auskennt. Der Tod von Romero scheint für unsere Justiz nicht wirklich relevant. Ich habe Ihren Bericht über den Doppelmord gelesen. Die Auftraggeber der Morde sind weiter oben in den Dealerkreisen zu suchen. Zweifellos. Und ich ersuche Sie, Richter Bertrand, um die richterliche Abhörgenehmigung für einen Telefonanschluss. Eric Speck, Bruder des Opfers, weiß mehr, als er sagt und verhält sich äußerst unkooperativ. Stattgegeben. Sagen Sie, Kommissär, am Tatort wurde Kokain gefunden. Besteht auch nur die geringste Möglichkeit, dass Ihr Inspektor sich mit Dealern eingelassen hatte, die ihn dann haben umbringen lassen? Nein, keinesfalls. Unser unbekannter Auftraggeber besitzt eine Dauerkarte für die Ehrentribüne des FC Lille-sur-Seine. Alle denn, Sie haben hier keine Zeit verschwendet. Klären Sie mich auf. Ich habe einen Tankstellenkunden ausfindig gemacht, der hinter ihm an der Kasse stand. Der beschreibt ihn als groß, schlank, pechschwarzes Haar. Von vorne hat er ihn leider nicht gesehen, aber als er seine Brieftasche öffnete, hat mein Zeuge ganz deutlich die Dauerkarte gesehen. Das verleiht dem Spiel heute Abend auch einen gewissen Reiz. Romero ist seit 31 Stunden tot. Kommissar Dacquin, ich grüße Sie. Mehr Gigolo als Bulle, dieser Cerchilini. Darf ich vorstellen? Monsieur Leonard, Polizeikommissar im Ruhestand, mein Vorgänger. Und Vizepräsident des Vereins. Renault hat mich betraut, Sie in Empfang zu nehmen. Ober, Champagner! Sind Sie Fußballfan? Überhaupt nicht. Ich habe lange Rugby gespielt. Sie werden sehen, es ist großartig. Hut ab. Ein Wahnsinnsspektakel. Ein Wahnsinnspublikum. Das ist Renaults Obsession, seit der Vereinspräsident ist. Mit ihm sind wir binnen 8 Jahren von der Amateurliga in die erste Liga aufgestiegen. Nächstes Jahr sind wir auf jeden Fall europäisch. Sie werden es erleben. Sagen Sie, kannten Sie Nadine Speck? Mehr oder weniger. Naja, ziemlich farblos. Sikorski darf heute Abend nicht im Kasten stehen. Nehmen Sie den Ersatzmann. Unmöglich, er steht nicht auf der Meldeliste. Wir brauchen heute die 3 Punkte. Sonst bist du hier die längste Zeit Trainer gewesen. Bericht für Sport Info. FC Lille gegen Bergeron. Lille will gleich zu Beginn alles klar machen. Sehr druckvolles Spiel. Pass zu Bernacluf, der für Rebellin auflegt. Rebellin rechts im Strafraum und da. Bergerons letzter Verteidiger wirft sich Rebellin zwischen die Beine und faustet den Ball weg. Strafstoß. Nein, Schiedsrichter Laurent pfeift nicht. 0:0 nach der ersten Halbzeit. Eine Schande. Wir sind überlegen. Das war Elfmeter. Monsieur le Commissaire, warum haben Sie Erik Speck nicht die Wahrheit über den Tod seiner Schwester gesagt? Renault wollte ihn schonen, solange es keine gesicherten Erkenntnisse gibt. Sie haben Renault vor Speck informiert. Am Bürgermeister führt in Lille-sur-Seine kein Weg vorbei. Tor für den FC Lille. Jetzt kommt Bergerons Verteidiger an den Ball. Passt auf seinen Mittelstürmer. Im Abseits. Der Linienrichter hebt nicht den Arm. Der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Verwirrung. Da taucht Bergerons Stürmer allein vor Sikorski auf. Strammer Schuss. Sikorski streckt sich einen Sekundenbruchteil zu spät. Tor. Gedränge im Strafraum. Doch der Schiri lässt weiterlaufen. Verdeckter Schuss und der Ball rollt dem Torwart zwischen den Beinen durch. Das gibt's doch nicht. Sikorski ist nicht in Form. Wie unfassbar. In der letzten Spielminute noch ein Tor für Bergeron. Und da der Abpfiff. Bergeron gewinnt 2:1. Was macht Sam da? Was hat er mit Renault zu schaffen? Sie streiten. Zumal die Fausthiebe ins Gesicht. Es gibt Renault das Recht, dich um einen Gefallen zu bitten. Vor ein paar Jahren, ich schrieb ab und zu was als Freier, kommt Renault zu mir. Eine Reportage für mich. Ein gutes Sprungbrett für Sport Info, zu dem er gute Beziehungen habe. Ah, ich lasse mich drauf ein. Am nächsten Tag stehe ich zur vereinbarten Zeit vor einem Billighotel, wo ich einen etwa 70-jährigen Typen rauskommen sehe, flankiert von 2 Polizisten und neben ihm ein blutjunges Mädchen, Sotero, der damalige Bürgermeister von Nils-sur-Seine, erwischt bei der Verführung einer Minderjährigen. Ich tue so, als fände ich das nicht fragwürdig. Ich schreibe einen empörten Artikel, der von der überregionalen Presse aufgegriffen wird. In der Woche drauf stellt Sport Info mich ein. 2 Wochen später wird der Stadtrat Renaud zum Bürgermeister von Nils-sur-Seine. Seitdem habe ich ihn ständig am Hals. Er verlangt eine Klatschspalte nach der anderen von mir. Ja. Aber damit ist jetzt Schluss. Gehen wir hoch und vögeln? Oder essen wir zuerst? Hören Sie, Laporel. Als Sotero, der ehemalige Bürgermeister von Lille-sur-Seine, zurücktrat, wurde Renaud für ihn gewählt. Ich will alles über diese Amtsübernahme wissen. Und zwar möglichst schnell. Jean-Pierre Renaud. Renaud ist nicht irgendwer. Verkehrt in sämtlichen Politikerkreisen, die er über seine Bauunternehmen vermutlich finanziert. Hat Zugang zu allen Ministerien und er ist Hätschelkind der Medien. Wir brauchen einiges an Munition. Und ich sehe außer Ihnen, Laborel, niemanden, der sie uns beschaffen kann. Ohne den Direktor, den Richter und das Ministerium in Alarmbereitschaft zu versetzen. Ja? Lassen Sie niemanden rein. Rühren Sie nichts an. Wir kommen. Man hat gerade die Leiche von Eric Speck gefunden. In seinem Haus. Er wurde regelrecht abgeschlachtet. Romero ist seit 47 Stunden tot. Ich darf Ihnen eine kurze Zusammenfassung geben. Nur zu, Kollege. Beginnen wir mit dem Ablauf von Specks gestrigem Abend. Bis zur Halbzeit ist er normal seiner Arbeit nachgegangen. Ungewöhnlich jedoch ist, dass er in der Pause, also gegen 21.30 Uhr, nach Hause ging. Hier hat er sich reisefertig gemacht. Seit Beginn der Telefonüberwachung hat er ein einziges Mal telefoniert. Gestern am frühen Abend, um sich zu erkundigen, wann die letzten Flüge nach Nizza gehen. Weiter? Wir haben keinen Koffer gefunden. Jetzt zum Mörder. Keine Spuren rund ums Haus. Die Tür wurde nicht gewaltsam geöffnet, vorerst keine Tatwaffe. Der Mörder durchsucht das Haus, nimmt den Koffer mit und vielleicht auch den Inhalt des Badezimmerschranks. Nach Aussage des Putzmanns war dieser Schrank voll mit Pharmazeutika. Ein Bestand, der ständig erneuert wurde und ein Schrank, der nie leer war. Bevor das Spiel endet, ist der Mörder wieder weg. Er kannte also die Örtlichkeiten und den Schrankinhalt. Wir halten also an der Hypothese von Drogen- und Dopingmittelhandel fest. Es sieht so aus. Derzeit läuft die Auswertung des Anrufbeantworters. Sam. Ich möchte, dass du ins Krankenhaus von Nils-sur-Seine kommst und dir anhörst, was Sikorski zu erzählen hat. Das ist der Torwart vom FC Lille. Ich bin heute Nacht verprügelt worden. Das sehe ich. Ich bin von Renaults Handlangern verprügelt worden. Gegenüber den Polizisten, die heute früh bei Ihnen waren, haben Sie ausgesagt, Sie seien von enttäuschten Fans angegriffen worden. Warum jetzt Renault? Heute früh wusste ich noch nicht, dass mein linkes Auge nicht zu retten ist. Ich bin halb blind. Wissen Sie, was das heißt? Für mich war es das mit dem Fußball und ich will, dass Renault dafür bezahlt, was er mir angetan hat. Also habe ich Sam angerufen, damit er in der Zeitung darüber berichtet. Was ist passiert? Vor dem Spiel kam ein Anruf für mich auf dem Telefon im Gang. Es war der Trainer von Bergeron. Hübsches Sümmchen wartet im Spind auf dich, wenn du die Bälle reinlässt. 300.000. 300.000 Francs für einen Ball im Kasten. 80.000 Francs für den Mord an Romero. Wie kann Renaud davon erfahren haben? Keine Ahnung. Was passierte dann? Naja, jedenfalls habe ich nach dem Spiel in der Kabine rumgetrödelt, habe gewartet, bis alle weg sind, dann bin ich mit der Tasche voll Geld nach draußen. Da stand der Typ, dieser Schläger, hat mich ins Auto gezerrt und zu diesem Lager ausgefahren. Die ganze Zeit stand Renaud hinter den Brettern. Ich habe ihn atmen gehört. Ich bin sicher, dass er es war. Ich scheiß auf Reno. Er soll dafür bezahlen. Können wir uns einen Moment unterhalten, Kommissär? Monsieur Renault. Bitte, steigen Sie ein. Ich höre, dass Sie die Spieler befragen. Das bringt Unruhe in die Mannschaft. Also, um es abzukürzen. Speck war ein Lieferant für Anabolika und Amphetamine. Er versorgte die Spieler in Absprache mit dem Konditionstrainer. So gut wie jeder Spieler nimmt das Zeug früher oder später. Und Speck war ein Garant für Verlässlichkeit und Qualität. Er organisierte die Ware und verteilte sie auf die Spinde. Ich war über Specks Aktivitäten vollkommen im Bilde. Es gibt keinen konkreten Beweis, der mich belasten könnte, aber hier unter uns stehe ich dazu. Sehen Sie, jeder, der irgendetwas mit Profisport zu tun hat, weiß Bescheid. Und dem Publikum ist das wurscht. Es will unterhalten werden. Es will Siege. Und das ist der Punkt, über den ich mit Ihnen reden wollte, Kommissär. Über den Sieg. Meister werden. Das sind wir dem Publikum von Lille-sur-Seine schuldig. Wie lautet Ihre Antwort? Ich ermittle in mehreren Mordfällen. Dopingmittel sind nicht teuer. Sie sind so ziemlich überall im Umlauf, auf nicht nachvollziehbaren Wegen. Ich erzähle Ihnen da nichts Neues, Kommissär. Wegen Anabolika oder Amphetaminen bringt man nicht drei Menschen um. Nadine Speck konsumierte auch noch andere Sachen. Hat Eric Speck Sie damit versorgt? Nein. Ich versichere Ihnen, dass er keine harten Drogen verteilt hat. Ihr Ziel, der Titelgewinn, ist nicht unbedingt vereinbar mit meinem, die Mörder zu verhaften. Aber ja doch. Erst gewinne ich den Titel, danach verhaften Sie die Mörder. Romero ist seit 55 Stunden tot. Der Tankwart erinnert sich nicht an den mutmaßlichen Auftraggeber, aber ihm ist ein schwarzes Motorrad aufgefallen. Eine Honda CX500 Turbo, sehr seltenes Modell. Davon gibt's in Frankreich nicht mehr als 200. Wir müssen also rausfinden, wer so ein Motorrad besitzt und eine Dauerkarte für die Ehrentribüne des FC Lille. Na dann. Im Fall des ehemaligen Bürgermeisters Sotero gibt es keine einzige Fallakte. Wer war der Kommissariatsleiter? Leonard. Keine Klage von der Familie des minderjährigen Mädchens. Keine Gerichtsakte. Dafür jede Menge in der Lokalpresse. Ich habe Ihnen die Artikel kopiert. Das Mädchen auf dem Foto ist Nadine Speck. Interessant. Was? Ein hervorragender Grund, weiter zu bohren, Lavorel. Und Ledem, finden Sie auch heraus, wer die Telefonanlage im Vereinshaus und bei den Specks installiert hat und ob daran herumgebastelt wurde. Ich denke, die Leitungen des Vereins und der Specks werden heimlich abgehört. Darf ich Ihnen einen Espresso anbieten, Monsieur Martineau? Gern. Merci. Darf ich erfahren, warum Sie einem Gespräch mit mir so viel Bedeutung beimessen? Und darf ich meinerseits erfahren, warum Sie so ohne weiteres eingewilligt haben, an einem Sonntagmorgen herzukommen? Nicht ich will was von Ihnen, Kommissär. Sie müssen schon die Katze aus dem Sack lassen. Sie haben von dem Polizistenmord gehört? Ich habe aus der Zeitung davon erfahren. Aber inwieweit betrifft das mich? Kurz vor seinem Tod hat mein Kollege Romero einen Anruf in seinem Kalender notiert. Nadine Speck und in Klammern Martineau. Ich bedauere sehr, Ihnen nicht helfen zu können. Monsieur Martineau, wenn ich Sie um Ihre Mitarbeit bitte, so habe ich doch keinerlei Handhabe, Sie dazu zu zwingen. Und will es auch gar nicht. Möchten Sie noch einen Espresso oder lieber einen Cognac? Ich bin Romero zum ersten Mal vor 4 Jahren begegnet unter für mich kompromittierenden privaten Umständen. Ich trage die Verantwortung für eine große Bank, die Société Banque Européenne. André Martineau, Generaldirektor der SBE, ein Tochterunternehmen der Parillaud Bank. In diesen Kreisen gilt es zuallererst, den Schein zu wahren. reich verheiratet, zwei Kinder, Stadtpalais am Parc Monceau. Romero hat meinen Fall höchst elegant ad acta gelegt und ich habe ihn in recht exklusive Abendgesellschaften eingeführt. Pokertische, ein Hin und Her zwischen Salon und Schlafzimmern. Er brachte zu jedem dieser Abende zwei Mädchen mit, meist wunderschöne. Eine andere kam regelmäßig, möglicherweise war das diese Nadine Speck. Auf den ersten Blick ziemlich durchschnittlich und doch ständig auf Speed. Verdorben und verfügbar. Sie machte einem wirklich Lust, sie zu vögeln. Kam sie mit Romero? Nein, sie kam immer mit einem südamerikanischen Playboy. Namens? Hernán Delgado Bonilla. Wir haben ihn. Laut Kfz-Zulassungsstelle ist nur einer Besitzer einer Honda CX500 Turbo und Besitzer einer Dauerkarte für die Ehrentribüne des FC Lille. Er heißt Hernán Delgado Bonilla. Ja! Romero ist seit 73 Stunden tot. Ich besorge einen Durchsuchungsbeschluss und Abhörgenehmigungen. Außerdem brauchen wir Informationen von Polizei, Justiz, Außenministerium, Visastelle, Zoll. Wir brauchen Fotos. Sein Haus sofort unter Bewachung stellen. Delgado beschatten. Laborell, organisieren Sie die Teams. Ja. Ach, und was macht die Auswertung von Specks Anrufbeantworter? Gibt's einen Mitschnitt? Nadine, ich weiß, dass du da bist. Hör mich an, meine Schöne. Das ist Eric Speck. Ich liebe dich. So leidenschaftlich, meine Kleine. Aber ich bin voller Angst. Ich weiß jetzt, dass du versuchst, mich zu vergessen. Aber das ist zwecklos. Du wirst mir niemals entkommen. Ich tröste dich doch. Ich beschütze dich. Der inzestuöse Zuhälterbruder. Wirklich ein hochanständiger Typ. Hernán Delgado Bonilla, gebürtig aus Cali, Kolumbien. 35 Jahre alt, Beruf Modedesigner, keine Polizeiakte. Aber Delgado ist mit dem Drogenkartell der Orihuela-Brüder in Cali verwandt. Die Lage ist unter Kontrolle. Ein Team ist auf seinen Fersen, die Wohnung ist verwanzt. Das Telefon wird abgehört. Dann noch etwas. Das Sicherheitssystem des Stadions umfasst auch das Haus der Specks. Die Telefonanlagen sind gekoppelt. Die gesamte Anlage wurde vor 2 Jahren rund erneuert. Morgen spreche ich einen der Arbeiter. Wenn wir durch sind? Nebenan sitzt Rebellin, einer der Prestigespieler vom FC Lille. Die Kollegen haben ein hübsches Döschen aus Gold und Perlmutt bei ihm gefunden. Mit ein paar Gramm Koks. Ihr Hurensöhne! Ich bin Rebellin und ihr seid ein Dreck. Ein Dreck, wisst ihr das? Ich bin Millionen wert. Fußball ist mir scheißegal. Der Mord an Speck hängt mit Kokaingeschäften zusammen. Und wir suchen die Mörder. Sie glauben doch nicht etwa... Hm? Zum Zeitpunkt des Mordes habe ich gespielt. Momentan glauben wir gar nichts. Wir wollen, dass du uns deine Lieferanten verrätst. Vor dem Perroquet Vert am Wochenende stehen immer Verkäufer rum. Und auf Partys. Es ist nicht schwer, sich in Paris Schnee zu beschaffen. Ist das alles? Das ist alles. Keinerlei Geschäfte mit Speck? Keine. Jedenfalls keine mit Schnee. Entschuldigen Sie die späte Stunde, Monsieur Cerchellini. Gerade hat Rebellin mein Büro verlassen. Wir haben ihn beim Kokainkauf erwischt, haben ihn aber vorerst wieder frei im Fuß gesetzt. Er hat nichts über seinen Lieferanten verraten, aber ich frage mich, ob er sich sein Pulver nicht von Kleindealern beschafft, die sich beim Training rumtreiben. Ich werde morgen früh hinfahren und mich umsehen. Könnte meinen, Sie finden Gefallen am Fußball. Cerchellini wird Renault umgehend unterrichten und der wird reagieren. Vielleicht treibe ich ihn zu einem Fehler. Außerdem schirme ich so die Delgado-Spur ab. Guten Morgen, Chef. Lavorel. Haben Sie Sport im Vorschau gelesen? Korruption und Gewalt bei König Fußball. Sikorski packt aus. Der Artikel wird nicht unbemerkt bleiben. Die Leser werden reagieren. Der Fußballverband, Renault. Sie waren natürlich im Bild. Natürlich. In Momenten wie diesen fand Romero sie unerträglich. Regen Sie sich nicht auf, Laborel. Es ist zu früh. Sie halten das bis Feierabend nicht durch. Ja? Die Telefonüberwachung, ein Gespräch von heute Nacht. Spielen Sie es uns vor. Hernan, wie spät ist es? Früh, und das ist mir scheißegal. Renaud. Rebelin wurde gestern beim Kauf von Kokain festgenommen. Es muss ein Vernehmungsprotokoll geben. Überrascht dich das? Natürlich nicht. Er wurde vorläufig freigelassen und offenbar hat das Ganze keine strafrechtlichen Folgen, aber ich gebe morgen seinen Transfer nach Japan bekannt. Ich will, dass du dafür sorgst, dass das glatt über die Bühne geht. Kokain, hin oder her? Ja, ich kümmere mich darum. Und wieso er wurde geschnappt? Es wird doch nicht jeder Koksner gleich festgenommen. Du hast doch nicht etwas. Nein. Die Polizei ist überzeugt, dass die Morde an den Specs mit Doping- oder Kokaingeschäften zusammenhängen. Warte, dann läuft alles gut. Und wegen des Transfers, mach dir keine Sorgen. Adios. Laut Telefonliste ruft Delgado täglich bei einer kleinen Modedesignfirma in der Rue Réaumur an, Chrysalide. Die beiden Armleuchter haben Delgado anhand von Fotos eindeutig als ihren Auftraggeber identifiziert. Fahren Sie hin, Ledem. Überwachen Sie den Laden. In Ordnung. Nicht gerade gute Nachrichten, Chef. Ich habe einen Freund im Innenministerium. Er rief mich eben an. Besuch von Renaud im Ministerialkabinett, heute früh. Angeblich bezichtigt er Romero, zusammen mit Nadine Speck und Rebellin in Kokaingeschäfte verwickelt gewesen zu sein. Sie, Dakin, wüssten genauestens Bescheid und würden diesen ganzen Rummel um seinen Verein nur veranstalten, um die Sache zu vertuschen. Renault ist wirklich von der schnellen Truppe. Hut ab. Angeblich steht eine Untersuchung der Dienstaufsicht an. Wir hätten natürlich niemals mit der Ermittlung betraut werden dürfen, ganz abgesehen davon, dass ich befangen bin. Meine einzige Chance ist, schneller zu sein als Renault. Mein Freund meint, Sie hätten höchstens 48 Stunden. Lassen Sie uns etwas essen gehen, Lavorel. Und laden Sie doch unseren Freund Leonard dazu. Kommissar AD. Überwachung der Modefirma Chrysalide. 11.15 Uhr. Junger Mann, Lederjacke, Motorradhelm mit großem, dickem, kartoniertem Umschlag klingelt. Kommt 2 Minuten später ohne Umschlag wieder raus. Ein Bote. Den Champagner für mich, danke. Ledems Recherche hat ergeben, dass Renault die gesamte Telefonanlage des Vereins und der Specs hat anzapfen und einen Nebenanschluss zu sich nach Hause hat legen lassen. Endlich ein konkreter Beweis. Mhm. Renault ist ein toter Mann. Monsieur le Commissaire, Monsieur Lavorel, die Brasserie du Sport ist eine gute Wahl. Das Hammelragout hier kann ich nur empfehlen. Monsieur Leonard, darf ich Ihnen zunächst eine Geschichte erzählen? Aber bitte, gerne. Vor einigen Jahren erlebte der FC Lille-sur-Seine eine Tragödie. Der damalige Präsident des Vereins war Besitzer einer großen Kfz-Werkstatt, die eines Nachts, als er gerade an einem Chrysler Town & Country 1947 rumschraubte, in Flammen aufging. Dem Brand ging laut den Nachbarn eine Explosion voraus. Doch noch ehe die zum Telefon greifen konnten, traf schon 5 Minuten später die Feuerwehr ein und das Überfallkommando. Mit Kommissar Leonard. 3-mal Hammelragout bitte und eine Flasche Cotiron. Der Fußballverein sorgte für ein würdiges Begräbnis seines Präsidenten. Und nach der Beisetzung kam der Vorstand zum Mittagessen hierher. Darunter auch Renault, ein kleiner Bauunternehmer. Und Sie, Leonard, brachten als Erster seinen Namen als Nachfolger ins Spiel. Worauf wollen Sie hinaus? 3 Jahre später beendet der Verein unter Präsident Renault die Saison mit dem Aufstieg in die 2. Profiliga. Und dem Bürgermeister Soutereau widerfährt ein Missgeschick. Und noch einen Champagner, bitte. Ich fahre fort mit dem Unglück des Bürgermeisters. Er kommt ins Gerede wegen einer Sexaffäre mit einer Minderjährigen, in der Sie ermitteln. Diese Minderjährige heißt Nadine Speck. Die Sie ja aber kaum kannten. Der Bürgermeister tritt zurück und als Nachfolger wählt der Stadtrat Renault. Was genau wollen Sie von mir? Reden wir Klartext, Leonard. Eine 13-Jährige, von Ihrem Bruder als Prostituierte eingespannt, zu Renaults größten Nutzen und mit Ihrem Segen. Wir wollen nur Ihre ehrliche und rückhaltlose Kooperation. Und um die zu bekommen, sichern wir uns ab. Im Gegenzug würde es uns schmeicheln, wenn im Fall einer sehr wahrscheinlichen Krise des Vereins ein ehemaliger Kommissar die Präsidentschaft übernimmt und für Ordnung sorgt. Einverstanden. Gut, fangen wir gleich an. Erzählen Sie mir vom Doping beim FC Lille. Es kommt vor, wie überall. Die Spieler nehmen das Zeug so oder so. Aus Sorge, aus Angst. Das olympische Motto heilt: schneller, höher, weiter. Renault ist Realist und hat Speck mit der Beschaffung betraut. So hat er die Kontrolle. Kennen Sie Delgado Bonilla? Nur als Dauergast auf der Ehrentribüne. Nicht als Vermittler von Transfers? Nein. Renault entscheidet, verhandelt und zahlt. Erzählen Sie uns von den Transfers beim FC Lille. Renault will in der Abwehr und im Mittelfeld robuste Spieler, Kampfmaschinen. Aber vorne braucht er schneidige Typen, Idole. Und die tauscht er sehr schnell aus. Prestigeträchtige Transfers in kurzen Abständen. Mich interessiert der finanzielle Aspekt dieser Transfers. Es gibt ein spezielles Transferkonto, das Renault verwaltet und einmal im Jahr vorlegt. Bei den Transfers geht es um enorme Summen in Millionenhöhe. Hm. Ist dieses spezielle Transferkonto bei derselben Bank wie die anderen Konten des Vereins? Ja, bei der SBE, eine Tochter der Pariot Bank. Das ist auch die Hausbank von Renaults Baufirma, RBTP. Und der Generaldirektor ist ein Fan des Vereins. Namens? André Martinon. Martinon. Wie konnte ich das übersehen? Uns interessiert Martinon. Martinon und Delgado Bonilla. Strengen Sie sich an, Leonard. Ihr Überleben hängt davon ab. Romero ist seit 101 Stunden tot. Laborel, ich habe mich verrannt. In Romeros möglicher Beteiligung an Sex- und Kokaingeschichten. Sie meinen, Martinon ist das Schlüsselglied. Martinon kannte als einziger Nadine und Romero. Und er serviert mir Delgado. Warum? Was ist sein Motiv? Nicht schwer bei einem Banker. Kohle. Ich werde mir das mal ansehen. Ja? Chef, Ludem hier. Der Kerl, dessen Personenbeschreibung Sie heute früh haben verteilen lassen. Na, Sie wissen schon, der Schläger, der Sikorski erledigt hat, der ist gerade im Chrysalid-Büro verschwunden. Sind Sie sicher? Ja. Übernehmen Sie die Leitung des Außenteams. Bleiben Sie ihm auf den Fersen. Da Sie an. Die hochnotierte und stabile Aktie von Renaults Baufirma bricht gerade ein. Ja. Hier ist Leonard. Ich höre. Renault trifft sich morgen um 7.30 Uhr im Royal Morceau mit Martinon. Renaults Schläger ist zu einer von Renaults Baustellen. In einer Lagerhalle bezahlte er die Arbeiter. Das Geld nahm der Typ aus der Nylontasche, mit der er zuvor Chrysalid verlassen hatte. Bei Delgados Chrysalid läuft Schwarzgeld zusammen, von dem wir denken, dass es sich um Drogengeld handelt, das über Renaults Baufirma gewaschen wird. Die RBTP bedient sich der verfügbaren Barmittel bei Chrysalid, um im großen Stil Schwarzarbeit zu betreiben und so ihren Profit quasi zu verdoppeln. Denken Sie an die Spielertransfers. Riesensummen in Millionenhöhe für einen einzigen Abschluss, die mehrmals jährlich hin und her geschoben werden und über Grenzen hinweg. Brasilien, Kolumbien, Rumänien, sogar Japan, unmöglich nachzuverfolgen. Und bei RBTP wie beim FC Lille dasselbe Zwischenglied, die SBE-Bank. Und Martinon. Wir müssen so schnell wie möglich an die Geldwäschekanäle herankommen, um der Dienstaufsicht keine Erklärung zu schulden. Martinon und Renault kennen mich nicht. Ich werde morgen bei Ihrem Frühstück im Royal Morceau am Nebentisch sitzen. Gut. Ich beantrage bei unserem kleinen Richter eine Hausdurchsuchung bei Chrysalid, um herauszufinden, ob das Auftragsgeld von dort stammt. Es dürfte kein Problem sein. Wenn der Schläger aussagt, dass er unter Renaults Kommando arbeitet, und auch das dürfte kein Problem sein, werde ich auch einen Durchsuchungsbeschluss für Renault bekommen, um festzustellen, ob er die Telefonate des Vereins und der Specs abgehört hat. Romero ist seit 109 Stunden tot. Ich hasse diese Schlipsträger. Heute früh im Royal Morceau, dieser ganze geldtriefende Luxus, diese total von sich selbst überzeugten Typen, die keine Ahnung haben, wie mein Leben aussieht und das von einem Haufen anderer ganz normaler... Laborel, ich unterbreche Sie ungern. Martinon war schon da, als Renault eintraf. Ich habe nicht viel Zeit, Martino. Warum fällt der Kurs der RBTP-Aktie? Warum fragen Sie das mich? Ohne grünes Licht von Ihnen oder mir kann der Kurs kaum einbrechen. Und ich habe nichts veranlasst. In Finanzkreisen geht das Gerücht, dass Sie persönlich in einen Skandal verwickelt sind, der jeden Moment auffliegen wird. Von dem die SBE verschont bliebe? Das hoffe ich doch sehr. Es geht um zwei Morde im Umfeld Ihres Clubs, deren Spur bis zu Ihnen führen soll. Ich werde die SBE mit allen Mitteln vor möglichen Auswirkungen schützen. Verlassen Sie sich darauf. Sie spielen ein sehr gefährliches Spiel, Martinon. Wir sind untrennbar miteinander verbunden. Ich habe ebenso viele Druckmittel gegen Sie, wie Sie gegen mich. Bis bald, lieber Freund. Gefährlich, dieser Martinon. Er nötigt unsere Ermittlung sein Tempo auf. Wir haben Chrysalid durchsucht. Zwei Kolumbianerinnen nehmen dort Gelder von Boten entgegen und händigen Renault-Schlägertyp Summen aus, die ihnen zuvor am Telefon mitgeteilt wurden. Ein Kolumbianer ruft jeden Tag an. Okay. Er fragt, wie viel wir von den Boten bekommen haben. Dann sagt er, wie viel wir dem Franzosen geben sollen. Ein großer Kerl wie ein Boxer. Weiter. Bitte, wir haben nichts getan. Wir sind nur für ein Jahr hier. Bitte, unsere Familie Kali, bitte. Aber erzählen Sie weiter. Sonst erzählen wir überall, dass Sie das Büro haben auffliegen lassen. Erzählen Sie weiter. Also, wir sortieren das Geld von den Booten, zählen, machen Bündel aus Scheinen, die wickeln wir in, wie sagt man, Banderolen, ja. Und schreiben die Summe darauf. Hat der französische Boxer letzten Dienstag 80.000 Franc abgeholt? Nein, viel mehr, wie jeden Abend. Okay, es war also alles wie immer. Nein, ich musste 40.000 extra abzählen und in einen Umschlag geben. Und sind auf diesem Umschlag Ihre Fingerabdrücke? Ich verstehe nicht. Ja. Wenn die Fingerabdrücke der Frau auf den Banderolen mit denen auf dem Umschlag übereinstimmen, den wir bei den beiden Armleuchtern gefunden haben, dann haben wir den Beweis, dass das Geld von Romeros Mörder, von Chrysalid und damit von Renault und Delgado kommt. Ich hätte heute gern unseren Meistertitel mit Ihnen gefeiert, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Herr Präsident, hat Sikorski Geld kassiert und haben Sie ihn verprügeln lassen? Ob Sikorski Geld kassiert hat, müssen Sie ihn fragen. Und vielleicht auch den Trainer von Bergeron. Ich weiß nichts darüber. Und was die Prügel angeht, hat Sikorski der Polizei gegenüber die Dinge deutlich anders geschildert. Meines Wissens hat er keine Anzeige gegen mich erstattet. Wir reden hier bloß von einem Zeitungsartikel. Gewisse Journalisten erhielten keinen Zutritt zur Pressekonferenz. Hier habe ich das Hausrecht. Nächste Frage. Es heißt, dass die Spieler wegen der Ermordung des Stadionwarts befragt werden. Stimmt das? Das stimmt und ist normal. Alle werden befragt, auch ich. Die Polizei macht ihren Job und wir setzen volles Vertrauen in die Polizei. Lassen Sie mich nun einen Wechsel bekannt geben. Rebellin hier wird gleich nach der Meisterschaft nach Japan gehen. Vielen Dank, ich übergebe an Rebellin. Also ich freue mich, nach Japan zu gehen. Das ist der Beginn eines neuen Abenteuers. Sie wollen Krieg. Sie werden ihn bekommen. Und zwar total. Ich garantiere dir, solltest du bei dem Mord an meinem Inspektor auch nur eine Fingerspitze im Spiel haben, zerquetsche ich dich. Romero ist seit 122 Stunden tot. Wir haben Renaults Schläger und wir haben Delgado Bonilla. Und Ledem gab eben durch, die Fingerabdrücke der Frau auf den Banderolen stimmen überein mit denen auf dem Umschlag, in dem die 40.000 für Romeros Mörder war. Ha! Das sagt uns aber immer noch nicht, warum Nadine Speck Romero treffen wollte. Renault ist ein toter Mann. Ah, ich will Martinon. Martinon ist momentan unangreifbar. Glauben Sie mir, Renault können wir uns jederzeit schnappen. Aber Martinon hat eine Länge Vorsprung. Sie müssen wissen, Richter Bertrand, dass wir gezwungen sind, sehr schnell zu handeln. Hier mein Bericht, zusammengefasst in drei Akten. Letzten Dienstagmorgen ruft Nadine Speck in Abwesenheit ihres Bruders bei Romero an. Zwei Tage später werden Nadine Speck und Romero erschossen. Folglich wusste noch jemand, von der Verabredung. Kommen wir darauf zurück. Delgado Bonilla wurde relativ schnell als Auftraggeber des Doppelmordes identifiziert. Er leitet hier in Frankreich einen Ring zur Wäsche von Kokaingeld für das Cali-Kartell unter dem Decknamen einer kleinen Firma namens Chrysalide. Es handelt sich um bewiesene Tatsachen. Nur zum Teil. Aber fahren Sie fort. Er pflegte außerdem eine dauerhafte Beziehung zu Nadine Speck. Wir stellen daher die Hypothese auf, dass Nadine Speck von Delgados Aktivitäten wusste und sich mit Romero verabredete, um ihm davon zu berichten. Das ist nicht bewiesen. Kommen wir zur zweiten Akte. Delgado bezahlt die Mörder mit dem Geld von Chrysalid. Das ist nachweisbar. Der Geldabholer ist ein Schlägertyp, den wir heute früh festgenommen haben. Wir wissen, dass er die Arbeiter auf zahlreichen Baustellen von Renault mit Chrysalid-Geld schwarz bezahlt. Renault und Delgado stehen in Geschäftsbeziehungen. Siehe die Überwachung von Delgados Telefon. Die ist genehmigt. Ich weiß. Ich komme auf Nadine Speck zurück. Renault nahm ihre Dienste in Anspruch, um unliebsame Personen zu kompromittieren, obwohl er behauptet, sie kaum zu kennen. Nadine und Eric Speck kannten sämtliche illegale Aktivitäten sowohl von Delgado als auch von Renault. Nadine beschließt, gegenüber der Polizei auszupacken und sie verabredet ein Treffen mit Romero. Folgen Sie mir? Durchaus. Aber diesem Teil fehlen die Beweise. Ich fahre fort. Wer konnte von dieser Verabredung wissen? Und komme zur dritten Akte. Sie finden darin die Aussage eines Arbeiters, der bei Renault eine Anlage installiert hat, mit der sich sämtliche Telefonate des Vereins und der Specks abhören lassen. Renault, der Gründe hat, Nadine Speck an einem Treffen mit Inspektor Romero zu hindern, hat zugleich die Möglichkeit, Ort und Zeit des Treffens zu erfahren und seinen Freund Delgado davon in Kenntnis zu setzen, der die beiden ermorden lässt. Und Eric Speck? Als er mit Verspätung von mir erfährt, dass seine Schwester von Auftragsmördern getötet wurde, bekommt er Angst, weil er weiß, wer dahinter steckt. Er beschließt zu fliehen, erzählt niemandem davon, telefoniert aber von zu Hause aus, um sich nach dem Abflugzeiten der Abendmaschine nach Nizza zu informieren. Aufgrund all dessen halte ich eine Hausdurchsuchung bei Renault für dringend erforderlich. Nun gut, ich werde diese Akten umgehend bearbeiten und rufe sie noch im Laufe des Abends an. Mir scheint in der Tat Eile geboten. Romero ist seit 129 Stunden tot. Und? Hausdurchsuchung bei Renault morgen früh. Ich bleibe heute Nacht hier, quasi Bereitschaft. Und Sie? Ich leiste Ihnen Gesellschaft. Ich habe recherchiert und halte folgendes Szenario für möglich. Passen Sie gut auf, Chef. Delgado gibt beispielsweise 100 Millionen Francs Schwarzgeld an Renault, der diese Summe für seinen Verein verwendet. Spielerprämien, Bestechung oder für sein Bauunternehmen. Die SPE sorgt dafür, dass der so erwirtschaftete Profit gleichmäßig auf Firmen und Transferkunden verteilt wird. Mittels der Transfermaschinerie schickt Renault diversen ausländischen Vereinen, sagen wir 200 Millionen Francs, die in dem Moment der sauber gewaschene Gesamtbetrag sind. Und die ausländischen Vereine, die an dem Betrug beteiligt sind, überweisen 100 Millionen weiter an Steuerparadiese, als Provision für verschiedenste Vermittler, die in Wirklichkeit Delgado und seine Auftraggeber sind. Kommen Sie noch mit? Nur weiter. Aber Sie werden gestatten, dass ich mich in Zurückhaltung übe. Das ist noch nicht alles. Martinons SPE baut derzeit ein ganzes Netz von Auslandsfilialen auf. Und ein Investorenkonsortium in Antigua liefert das nötige Kapital für diese Expansion. Nehmen wir einmal an, es handelt sich dabei um das gewaschene Geld. Irgendwann kommt der Moment, wo Renault und das Kartell die Kontrolle über die SPE übernehmen. Martinon muss reagieren. Ich bewundere wirklich Ihre Tatkraft und Fantasie. Aber das sind doch kaum mehr als Hypothesen. Wer sucht, der findet. Jetzt haben wir jedenfalls einen Grund, uns das Bankarchiv öffnen zu lassen, da Verdacht auf Schwarzgeld vorliegt. Sie würden lieber Martinon als Renault abschießen. Und ich möchte zurück ins Dezernat für Wirtschaftsdelikte. Ich möchte, dass Sie meine Versetzung erwirken, Chef. Sie wollen zurück? Ich bin zum Drogendezernat nur wegen des Vergnügens gewechselt, mit Romero zusammenzuarbeiten. Und mit Ihnen. Das Wirtschaftsdezernat. 30 Inspektoren, 15 Jahre Ermittlung herauskommen, 2 Verurteilungen auf Bewährung. Oder auch, es ist heutzutage kein Vergehen mehr, illegal zu Reichtum zu kommen. Es zeugt von Intelligenz. Das habe nicht ich gesagt, sondern Sie. Im Wirtschaftsdezernat hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Ja? Was sagen Sie? Feuer bei der SBE? Nein. Das Archiv. Und das Archiv? Nichts mehr zu retten? Ach, dieser Dreckskerl! Wetten, dass Martinon unter den Schaulustigen ist. Wetten, dass er lächelt. Sind Sie bereit, Richter Bertrand? Gehen wir rein. Irgendetwas stimmt nicht. Die Tür ist offen. Richter Bertrand? Oh, Kommissär. Ich habe ebenso viele Druckmittel gegen Sie, wie Sie gegen mich. Idiot. Renault ist tot. Eine Länge Vorsprung für Martinon. Mindestens. Lavorels Szenario. Martinon steckt das Schwarzgeld in den Ausbau seiner Bank. Widerlicher Anblick. Dann merkt er, welche Bedrohung der wachsende Einfluss von Renault, Delgado und dem Kartell für die SBE darstellt. Der Hinterkopf. Er benutzt Nadines Beck, weggesprengt, um die beiden zu belasten. Auf seine Anweisung hin verabredet sie sich mit Romero. Ist die Spurensicherung schon informiert? Die Morde bringen ihn zunächst in Stolpern. Doch dann benutzt er unsere Ermittlung, um sein Ziel trotzdem zu erreichen. Die Gerichtsmedizin? Und das Bankarchiv ist abgebrannt. Selbstmord vermutlich. Da liegt die Waffe. Es wird noch zu klären sein. Ich sehe tatsächlich nichts, worüber Martinon sich Sorgen machen müsste. Romero ist seit 6 Tagen tot. Abpfiff. Kriminalhörspiel nach dem Roman von Dominique Manotti. Übersetzung aus dem Französischen Andrea Stefani. Mit Michael Rotschopf als Kommissar Daquin, Johann von Bülow als Inspekteur Lavorel und Matthias Leja als Renault. In weiteren Rollen Tonio Arango, Marc Hosemann, Benjamin Kirsch, Benjamin Kramme, Matti Krause, Philipp Kronenberg, Jonas Minte, Marcella Musso, Isabel Navarro, Wolf-Dietrich Sprenger, Jürgen Uther, Philipp Wägler, Thilo Werner, Jirka Z. und Marc Zippel. Komposition Andreas Bick. Klarinette und Bassklarinette Theo Nabicht. Bratsche Wojciech Gabowski. Technische Realisation Christian Alpen und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Felix Lehmann. Hörspielbearbeitung und Regie Beatrix Ackers. Produktion Norddeutscher Rundfunk mit dem Südwestrundfunk 2020. Dramaturgie Christiane Ohaus.